Na, David Bowie, wie finden Sie das? Die Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Jedenfalls sehr authentisch aufgenommen, 400 Kilometer über der Erde vom Astronauten Chris Hadfield, seine Fassung von der Space Oddity. Schlechtere Nachrichten gab es heute mal wieder aus China. Da hat nämlich der Leitindex an der Börse in Shanghai mal wieder 6% verloren. Seit einigen Wochen stehen ja die Börsenkurse da ziemlich unter Druck. Und die chinesische Regierung versucht ja einiges, um das irgendwie aufzufangen. Unter anderem ja durch den Yuan, in dem der etwas abgewertet wird. Und das ist jetzt nur die Börse. Wir haben ja seit letzter Woche auch diese große Katastrophe gehabt mit mittlerweile 114 Toten. Werden vermutlich auch noch mehr. Das ist vermutlich eine eher negative Zählung, die dort gemacht wird. Es gibt auch schon diese und jene kleineren Konsequenzen, aber auf jeden Fall ist die Debatte natürlich neu entfacht, um welchen Preis eigentlich dieses Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren in China gemacht wurde, wie das eigentlich realisiert worden ist, ob da relativ auch Opfer in Rechnung gestellt wurden. Wir wollen reden über China, über den Börsencrash, über die Wirtschaftskrise und natürlich auch über die Umstände dieses Kapitalismus, über die Arbeitsunfälle, die wir immer wieder erleben. Vielleicht eine Kehrseite dieses Wachstumszwangs, unter dem China steht. Am Telefon ist Tobias ten Brink. Er ist Sozialwissenschaftler an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und habilitierte mit dem Projekt Kapitalistische Entwicklung in China. Schönen guten Tag, Herr ten Brink. Guten Tag. Also, wir wissen es alle nicht, wir haben keine Beweise dafür, aber die Indizien sind schon recht offensichtlich, dass Sicherheitsstandards missachtet worden sind, dass dieser Unfall, diese Explosion mit 114 Toten, mindestens 114 Toten überhaupt passieren konnte in der Hafenstadt Tianjin. Denkt man bei solchen Unfällen auch daran, dass das Wirtschaftswachstum, das massive Wirtschaftswachstum in China auch auf Kosten der Sicherheit geht, auch auf Kosten der Arbeiter und Angestellten? Selbstverständlich. Der Boom in China, das Wachstum in China geht auf Kosten, in dem Fall von vielen Feuerwehrangestellten und von völlig Unbeteiligten. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Ne? Das ist allerdings kein China-spezifisches Problem, sondern das treffen wir im Prinzip in allen Gesellschaften an, die sozusagen so unter so enormen Wachstumszwängen stehen. Und wenn ich da von allen Gesellschaften spreche, dann spreche ich tatsächlich auch von sowas wie einem globalen Problem dann auch. Das Problem ist aber, was mir dann immer so als Idee kommt, ist, wir sprechen ja bei China von einer kommunistischen Regierung, die den Kapitalismus scheinbar gar nicht zügeln möchte. Ja, das ist so ein bisschen das Paradox der aktuellen Situation. Wir haben es hier mit einer herrschenden kommunistischen Partei zu tun, die aber zugleich mit allen Kräften den Kapitalismus fördert. Den Kapitalismus fördert, aber ihn zugleich regulieren will. Das sieht man ja jetzt auch an den aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen. Ne? Ein heftiger Kursverlust an den Börsen und dann der Versuch der Regierung, dem entgegenzusteuern und selbiges bei der Währungspolitik. Aber regulieren offenbar nicht in solchen Fällen wie in Tianjin, wo es eine Fabrik gab, wo ja offenbar nicht einmal die Feuerwehrleute wussten, dass dort giftige Substanzen gelagert wurden. Ja, das liegt zum Teil daran, dass die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie auch hier. Denken Sie an die Zeitarbeit. Viele Feuerwehrarbeiter sind nämlich Zeitarbeiter in Tianjin und die wussten nicht genau, was sie eigentlich da zu tun hatten in dieser Situation. Also man hat da versucht, mit Wasser Chemikalien zu bekämpfen, die mit ganz anderen Formen bekämpft werden müssen. Also es gibt in China auf der Basis dieser Explosion jetzt eine große Diskussion, zum Beispiel auf Weibo, das ist sozusagen das chinesische Pendant, was irgendwo zwischen Twitter und Facebook angesiedelt wird, wo also unwahrscheinlich viele Chinesen sich jetzt beschweren darüber und jetzt sozusagen fordern, dass was gemacht wird. Und das setzt die Regierung auch unter einen gewissen Zugzwang, da etwas zu tun. Von alleine hätte sie das vielleicht nicht gemacht, aber unter dem Druck auch gesellschaftlichen Unmutes wird sie zu solchen Maßnahmen jetzt gezwungen. Das sind, sage ich mal, die politischen, die gesellschaftlichen Diskussionen. Aber wie ist es denn nun wirklich, um zurückzukommen zum Wirtschaftsboom der letzten Jahre, der jetzt ja nun deutlich nachgelassen hat? War der tatsächlich gebaut auch auf diesen laxen Umgang mit Arbeitsschutz, mit Arbeiterrechten, mit all dem und läuft eben Gefahr, tatsächlich zusammenzubrechen? Also ich glaube, China steht bei allen Instabilitäten immer noch vergleichsweise besser da als viele andere Volkswirtschaften, also gerade etwa in Europa oder auch in anderen Ländern des globalen Südens. Der Börsencrash die Kursverluste der letzten Wochen, die sind ja, wenn man so will, auch als eine Korrektur enormer Kursgewinne der letzten 12 Monate davor zu betrachten. Das gab es auch schon 2007, 2008. einmal, als es einen Einbruch nach einem enormen Aktienboom gab. Das passiert also in China wie auf anderen Finanzmärkten auch. Aber das Börsengeschehen insgesamt, bezogen also auf die gesamte Wirtschaft, hat in China noch längst nicht die Bedeutung, die sie gegenwärtig in, naja, westlichen Volkswirtschaften hat. Und insofern sind die Auswirkungen von Kursverlusten in Chinas Realwirtschaft auch bislang eher begrenzt geblieben. Das heißt nicht, dass es nicht andere Krisenherde gibt, aber im Immobilienmarkt etwa oder bei der lokalen Verschuldung. Aber zu dem ersten Teil Ihrer Frage, auf welcher Basis ist dieses Wachstum generiert worden, da ist natürlich das Niedriglohnregime, das chinesische, auch ein wichtiger Bestandteil. Ja? Übrigens, das ist, dürfen wir hier im Westen nie vergessen, dieser Boom hat natürlich auch zugunsten westlicher Konzerne funktioniert. Ne? Also die, naja, auch deutsche Unternehmen haben natürlich massiv profitiert davon, niedrige Löhne zu zahlen, nachlässige Umweltstandards zu bekommen und so weiter und so fort. Herr Tenbrink, Sie haben gerade gesagt, unter anderem, dass es ja Problematiken geben könnte, unter anderem mit den Immobilien. Wir haben jetzt gerade über Niedriglöhne gesprochen. Sie haben aber vorher auch gesagt, China steht besser da als ein großer Rest der Welt. Warum? Was treibt denn diese chinesische Wirtschaft so? Ja, die chinesische Wirtschaft, das habe ich ja auch schon eben angedeutet, ist im Prinzip anders strukturiert noch immer als liberale westliche Volkswirtschaften, die ja sozusagen im Lehrbuch als die Modellwirtschaften eigentlich dastehen, vor allem die USA oder auch England. Aber diese Länder sind natürlich in ernsthafte Probleme gekommen die letzten Jahre, also Stichwort globale Krise und die Jahre danach. Und die chinesische Wirtschaft ist stärker staatlich reguliert, wenngleich staatliche Akteure selbst untereinander im Wettbewerb stehen. Und das hat bislang vor dem Hintergrund dann auch noch, ja, ich möchte mal sagen, glücklicher Fügungen der Weltwirtschaft dazu geführt, dass dieser Boom so lange angehalten hat. Aber für eine gute Wirtschaft braucht es doch auch Innovation. Ist es nicht etwas, was in China fehlt, innovative Produkte, die exportiert werden können? Ist es nicht im Moment noch allzu sehr auf die gute alte Schwerindustrie und die Massenproduktion konzentriert? Teilweise ja, aber China ist mittlerweile auch mehr als die Werkstatt der Welt, die es ja lange war. China hat einerseits jetzt mittlerweile große, auch auf den Weltmärkten tätige Konzerne hervorgebaut. Das sind solche IT-Riesen wie Lenovo oder Huawei, die im Telekommunikationssektor wichtig sind, oder was weiß ich, im Bereich der Elektroautos, BYD. Es sind aber auch viele hier unbekannte Konzerne, die vor allem auf den Binnenmärkten sehr erfolgreich agieren, und zwar auch gegenüber ausländischen Konkurrenten. Und die jenseits oft der Hightech-Bereiche sehr erfolgreich agieren und gewissermaßen auch innovativ sind, jenseits jetzt von High-End-Produkten und radikaler Innovation, dass da jetzt das neue iPhone entdeckt wird oder sowas. Es wird eher produziert. Bitte? Es wird eher produziert als entdeckt. Ja, es wird produziert, aber es wird auch adaptiert. Die chinesischen Smartphone-Hersteller, die man hier auch kaum kennt, sind in der Lage, relativ billig Produkte herzustellen, die vielleicht nicht alle Funktionen des iPhones aufweisen, aber viel billiger sind und für den chinesischen Markt oder auf dem chinesischen Markt auf Nachfrage treffen. Da kann sich nämlich nicht jeder ein iPhone leisten. Tobias Tenbrink von der Uni Frankfurt am Main, der habilitiert hat über kapitalistische Entwicklung in China, über die wirtschaftliche Lage in China, unter anderem auch nach den verheerenden Explosionen in der Hafenstadt Tianjin und nach dem Börsencrash und der Abwertung der Währung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.